paar Jahre weg, war wie verschollen. Doch jetzt bin ich wieder da, ich hab's nicht anders gewollt. Mit dem Mikro als Hebel und der Stimme als Gold fronte ich die Szene, denn sie ist einfach zu old. Denn alle wollen rappen, fühlen sich dabei so toll. Rap ist tot, Rap ist Koks, ich habe die Nase voll. Und ich stecke ne Nase vorne, wenn du das jetzt verstehst. Kurz vorgestellt, mein Name ist S zu dem P. Ich mache nicht die Art von Rap, die den meisten gefällt. Doch in Sachen guter Musik hab ich die Weichen gestellt. Und guck, deine Jungs, sie peitschen sich selbst. In ihre Tracks und Images sind peinlich gefällt. Denn Rap ist wie Sex, bei dir läuft es so rum. Du bringst dein Track und drehst dann das Kondom um. Ein Hoch auf die Uckermark, ich wechsle den Stroh rum. Templi mein Gomorra und Prenzlau mein Sodom. Flow. Die Skills und die Erfahrung, bin der Beste unter euch. So wie ein sportlicher Camaro, kloppt den Patches in die Fresse. Knock dich aus mit meiner Rechten, bin der Lyric Varia. Und dir gehorcht meine Gesetze. Bin der fleißigste im Rap, wie beim Honig die Biene Maya. Und sonst gibt es nicht zwei Teile der Lyric Varia. Saga Lyric Varia. Mann, was ist das eigentlich? Das ist ein Fick auf alles geben, was doch gar nicht feindlich ist. Bin kein Richter und kein Henker, lieber Dichter und Entdecker. Ich bin Wert und brech den Pool und schreck Gedichte wie ein Banger, wie ein Banger. Mach ich deine Gang zu Sänger und auf Viper und zerstöre ich 11. September. Und was wollt ihr jetzt noch machen? Ey, keiner kann mich noch stoppen. Und ihr wolltet doch noch lachen. Ey, keiner kann mich noch toppen. Ey, keiner kann mich noch poppen. Ey, keiner kann mich so fallen. Hier kommt der Lyric Barry, ja, und ich sende jetzt die Gewalt. Nur weil du jedem Wayne bist, heißt du nicht gleich Bruce. Ich dreh dir den Arsch, na mit meinem Fuß. An alle dummen Toys, zerquetsch euch zum Mus. This is Lil Wop One, ein netter Gruß. Beherrschst du durch Karate, so wie Mr. Miyagi. Ich bin nicht eingeladen, doch komm auf deine Party. Dort wird der Alk weggesoffen, seh dich spielen mit ner Barbie. Hey, was willst du, Ready? Ja, der Zweig beim Fatih. Du hast ja sogar Textinhalt, so wie ein Pflasterstein. Nehm ich fast bis gar nicht, überhaupt kein Style. Du musst besoffen sein, denn deine schlechten Zeilen interessieren heutzutage überhaupt kein Schwein. Mir ist scharf, so wie ein Säbel. Du wirst umgelegt, wie ein verdammter Hebel. Ich bin wie eine Orgel, zieh jetzt alle Register. Mach den Kopf zu, als Maul, hasta la vista. Verpiss da, piss da, piss da, piss da.